Kundgabe 3742. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.04.1946. Urteil blinder Toren. Falsches Wissen ohne Liebe. Der einzige Weg zur Weisheit, dem allein wahren Wissen aus Gott, ist die Liebe. Wie aber könnet ihr Menschen wissend sein, so ihr die Liebe nicht in euch habet? Wie könnet ihr euch anmaßen, Vorgänge im Weltgeschehen, sowohl als auch im Leben des einzelnen Menschen zu verurteilen, ihrer Auswirkung nach, so ihr nicht um Sinn und Zweck derer wisset, so euch jede Kenntnis mangelt und ihr völlig blind seid, im Geist, als Folge eures lieblosen Lebenswandels. Lebet in der Liebe, und es wird euch wie Schuppen von den Augen fallen, warum der Schöpfer und Erhalter des Himmels und der Erde auch das geschehen lässet, was euch durch Mitmenschen zugefügt wird, die gleichfalls bar jeder Liebe sind. Solange ihr nicht den Zweck des Erdenlebens und eure eigentliche Bestimmung erkennet, erkennet ihr auch nicht mich selbst in jeglichem irdischen Geschehen. Ihr erkennet nicht meinen Willen, der allem zugrunde liegt, was geschieht, wenngleich ich nicht gutheiße, was Lieblosigkeit zu Wege bringt, sondern es nur eine Zulassung meinerseits ist, um euch selbst vom falschen Wege zurückzureißen, um euch auf den Weg der Liebe zu führen, durch den ihr dann auch zum Erkennen kommet. Ihr alle wollet weise sein und gehet sogar so weit, mich selbst abzulehnen, weil eure Weisheit ein Anerkennen meiner selbst nicht gestattet. O ihr blinden Toren, wie weit seid ihr doch von der Wahrheit, vom rechten Wissen entfernt. Und wie leicht könntet ihr zu ihr gelangen, so ihr der innerlichen Regung des Herzens mehr nachgeben möchtet, die euch zum Liebeswirken dränget, so ihr große Not um euch sehet. Doch ihr schenket der Stimme des Herzens zu wenig Gehör. Ihr denket nur an euch, und ihr wollet euch nicht entäußern, um Not zu lindern, und ertötet den Liebesfunken in euch, anstatt ihn anzufachen zu heller Flamme. Und darum bleibt es dunkel in euch, und in der Lichtlosigkeit eurer Seele wisset ihr freilich nichts von meinem Walten und Wirken zu eurer Errettung. Und es wird euer Denken falsch bleiben, solange ihr ohne Liebe dahin lebet. Und möget ihr noch so viel Verstandesschärfe besitzen. Der Verstand führt euch nicht zu dem Ziel wie die Liebe. Der Verstand lässet euch nicht weise werden, denn wahre Weisheit wird in der Liebe geboren. Und solange ihr die Liebetätigkeit vernachlässigt, werdet ihr nicht den Sinn und Zweck des Erdenlebens erkennen. Ihr werdet nicht den Sinn und Zweck der großen irdischen Not erkennen. Ihr werdet nicht mich erkennen, denn nur durch die Liebe werdet ihr in rechtes Denken geleitet. Nur die Liebe verbürgt euch wahres Wissen, weil die Wahrheit aus mir zugeht dem, der meinem Willen entsprechend in der Liebe zu leben sich bemüht. Diesem aber wird die große irdische Not verständlich sein. Er wird nicht zweifeln an mir und meiner Macht. Er wird an mich glauben, und desto fester, je größer die irdische Not auf ihn einstürmt. Und ihm wird auch geholfen werden, denn er gehört zu den Meinen, und die Meinen verlasse ich ewiglich nicht. Amen.